So braucht auch die gemeine Seescheide keines mehr, wenn sie fest an einem Ort etabliert ist. Die Zeit des Bewegens ist dann vorbei, das Gehirn somit nicht mehr nötig. Denken ohne Bewegung bringt weniger als ein Mundloch für Plankton zu besitzen. Letzteres beeinflusst wenigstens in kleinem Maße das Gleichgewicht der Welt ein bisschen. Wir Menschen sind sehr stolz auf unser besonders komplexes Gehirn. Das Nachdenken über Grundgesetze, Philosophie, Physik oder Religion ist eine Spitzenleistung und kann sehr durchdachte Bewegungen auslösen. Es ist eindrucksvoll, dass unser Gehirn so etwas schafft. Mit der Zeit ist unsere Bewunderung aber ausgeufert. Wir schieben dem Kopf plötzlich unser komplettes Lebenserlebnis zu. Wohlgefühl, Freude oder Zufriedenheit denken wir uns im Gehirn. Bei Unsicherheit, Angst oder Depression schämt man sich für einen scheinbar kaputten Lebenscomputer im Oberstübchen. Das Philosophieren oder Forschen über Physik ist und bleibt eine Kopfangelegenheit. Aber unser Ich ist mehr als das. Diese Lektion lehrt uns ausgerechnet der Darm. Ein Organ, das für kleine braune Häufchen und Pupstöne in unterschiedlichen Trompetenvariationen bekannt ist. Genau dieses Organ sorgt in der Forschung derzeit für ein Umdenken. Man beginnt, die absolute Führungsstellung des Gehirns vorsichtig zu hinterfragen. Der Darm hat nicht nur unfassbar viele Nerven, sondern im Vergleich zum Restkörper auch unfassbar andersartige Nerven. Er besitzt einen ganzen Fuhrpark an verschiedenen Signalstoffen, Nervenisolationsmaterialien und Verschaltungsarten. Es gibt nur ein Organ, das ebenfalls eine so große Vielfalt besitzt. Das Gehirn. Das Nervennetzwerk des Darms wird deshalb auch Darmhirn genannt, eben weil es so groß ist und chemisch ähnlich komplex. Wäre der Darm nur dafür zuständig, Nahrung zu transportieren und uns von Zeit zu Zeit zum Rülpsen zu bringen, wäre ein so ausgetüfteltes Nervensystem eine seltsame Energieverschwendung. Kein Körper würde solche Neuronennetze für ein simples Pupsrohr bauen. Es muss mehr dahinter stecken. Wir Menschen wissen eigentlich schon seit Urzeiten, was die Forschung erst langsam entdeckt. Unser Bauchgefühl hat einen großen Anteil daran, wie es uns geht. Wir haben Schiss oder die Hosen voll, wenn wir ängstlich sind, kommen nicht zu Potte, wenn wir etwas nicht hinkriegen. Wir schlucken Enttäuschung herunter, müssen eine Niederlage erst einmal verdauen. Und eine gemeine Bemerkung stößt uns sauer auf. Sind wir verliebt, haben wir Schmetterlinge im Bauch. Unser Ich besteht aus Kopf und Bauch. Mittlerweile nicht mehr nur auf sprachlicher Ebene, sondern immer öfter auch im Labor.